Blinde schlug, wo sie an meinen Arme durchstrich die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinen Arme durchstrich die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde seh. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich die Erde seh. Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von mir? Wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Soll denn kein Angedenken ich nehmen mit von ihr? Wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von ihr? Mein Herz ist wie erstorben, kalt starrt ihr Bild darin, schmilzt jedes Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie erstorben, kalt starrt ihr Bild darin, schmilzt jedes Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin.